Selbst als die Fakten bekannt waren, taten sich viele Progressive schwer mit der Einsicht, dass es sich bei den mutmaßlichen Tätern um chauvinistische Männer aus Nordafrika und anderen mehrheitlich muslimischen Ländern handelt. Als Progressiver hätte man die Übergriffigen und Vergewaltiger auch einfach als Männer für ihre Taten verurteilen können. Aber weil die Täter gleichzeitig Fremde waren, hätte man damit ein mehrdeutiges Signal gesendet, das auf den ersten Blick nicht von rechtsradikalen Positionen zu Flüchtlingen zu unterscheiden gewesen wäre. Eine ähnliche Dynamik war bei der Flüchtlingssituation 2015 am Werk. Die Rechtsradikalen haben aus Fremdenfeindlichkeit die Aufnahmepolitik der Regierung kritisiert. Wer aber aus anderen, etwa sicherheitspolitischen Bedenken Kritik äußern wollte, befand sich in einer problematischen Situation. Denn jedes kritische Signal war zumindest auf den ersten Blick nicht von einer rechten Gesinnung zu unterscheiden. Daher haben viele lieber geschwiegen. Zumal im linken Diskurs plötzlich jeder Aufnahmekritiker als Rechtsradikaler galt. Diese Polarisierung von Meinungen hat der amerikanische Psychologe David G. Myers bereits in den 70er Jahren untersucht. Sobald sich Menschen großen unpersönlichen Gruppen wie den Linken, den Konservativen oder den neuen Rechten zuordnen, verschieben sie ihre Positionen von der Mitte zu den Rändern. Einige radikalisieren sich, weil sie in der Echokammer nur die Meinungen der Gesinnungsgenossen hören. Ebenso stark wirkt sich jedoch das kollektive Nichtwissen aus, weil keiner weiß, was die anderen denken, aber jeder annimmt, dass die anderen eine extremere Auffassung, den vermeintlichen Idealtyp der Gruppe vertreten, will niemand die falschen Signale senden. Aus Angst, der anderen Seite zugeordnet und so aus der Gruppe ausgestoßen zu werden.